Deutschlandfunk Kultur Lesart. Der US-amerikanische Autor und Zeichner Jason Lutz hat 22 Jahre an einem Berlin-Comic gearbeitet. Dabei ist ein Großprojekt entstanden, eine historische Comic-Erzählung mit mehr als 600 Seiten. Ein sehr beeindruckendes Berlin-Panorama der Jahre 1928 bis 1933. Eine Geschichte der Auflösung der Weimarer Republik. Diesen Berlin-Comic gibt es jetzt auch in einem großformatigen Sammelband. Der ist gerade erschienen und Jason Lutz ist in Deutschland, um das Buch vorzustellen. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, 22 Jahre Arbeit, Sie haben zwischendurch immer wieder auch andere Dinge getan, aber eben seit 1996 immer wieder an Ihrer Berlin-Serie gezeichnet. Wie fühlt sich das an, das jetzt bewältigt zu haben? It was a very strange and wonderful feeling. I originally thought I would be working on it. I started it when I was 20. Ja, es fühlte sich komisch an und gleichzeitig wunderbar. Ich war 26 Jahre alt, als ich mit dem Projekt begann und hatte mir selber so eine Art Deadline gesetzt und dachte, wenn ich 40 bin, bin ich damit fertig. Nun habe ich diese Deadline dann gleich um 10 Jahre übertroffen. Genau eine Woche vor meinem 50. Geburtstag bin ich dann wirklich endlich fertig geworden. Ich bin auch Lehrer. Viele meiner Schüler hatten ihre Projekte beendet, also habe ich eine ganz große Party geschmissen mit Lagerfeuer, mit Tanz und allem. Und dann habe ich wirklich wochenlang das Gefühl gehabt, wie auf Wolken zu laufen. Und zwar war eine ganz große Verantwortung von mir gegangen. Ich würde jetzt nicht sagen, ein großes Gewicht habe ich abgebrochen, aber eine ganz große Verantwortung war ich plötzlich los. Und plötzlich öffnet sich die Welt wieder und zeigt mir, welche Möglichkeiten es noch gibt. Dieses beeindruckende Projekt haben wir jetzt auf dem Tisch. Es ist vollendet. Wie hat das denn angefangen? Wieso haben Sie als junger Mann, der auch noch nie in Berlin gewesen war, gedacht, ich mache jetzt so ein großes Berlin-Projekt? It was a strange experience. I was living in Seattle, Washington, so the American West. You know, also ich lebte damals in Seattle und zwar wirklich im Westen der USA. Viel weiter kann man von Europa eigentlich gar nicht entfernt sein. Und ich hatte gerade mein erstes Buch beendet, hatte mir da eigentlich alles selbst beigebracht und hatte so das Gefühl, ich kann jetzt alles erzählen. Ich habe die Werkzeuge dazu, ich bin dazu in der Lage. Und dann stolperte ich über ein Buch, das nannte sich Bertolt Brechts Berlin, bestand fast nur aus Fotos und einem ganz kurzen Klappentext. Und dann sagte ich mir, das ist es. Berlin ist genau mein nächstes Projekt. Ich mache da 600 Seiten draus. Ich werde das Berlin zwischen den Kriegen erzählen. Und in dem Moment, wo ich das entschieden habe, war es sehr impulsiv. Also Fotografien waren ein wichtiger Anstoßpunkt. Berlin-Alexanderplatz von Alfred Döblin war auch eine wichtige Anregung. Das versteht man sofort, weil die Technik, die Sie anwenden, da gibt es durchaus Verwandtschaften mit Döblin. Ihre Arbeit ist auch so etwas wie ein Reservoir an Berlin-Bildern. Man kann Heinrich Zille da drin sehen, man kann George Grosz da drin sehen, viele andere große Künstler, die Berlin gezeichnet haben. Es gibt eine Anregung, die habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt, nämlich Der Himmel über Berlin, der Film von Wim Wenders, den haben Sie auch mal genannt als Anregung für Ihre Arbeit. Inwiefern war der Film denn für Sie wichtig? Ich war damals auf einer Kunstschule in Providence und da sah ich damals mit Freunden diesen Film Himmel über Berlin von Wim Wenders und ich glaube, das war das erste Mal, dass ich ein zeitgenössisches Berlin gesehen habe. Und diese emotionale Qualität des Films, die hat mich wirklich so beeindruckt, dass mir später klar geworden ist, was für eine Rolle das später beim Zeichnen des Comics gespielt hat. Und dann eben auch diese stilistische Vorlage oder inhaltlich eben auch die Engel hören sich einfach die Gedanken der Berliner an und springen so von einem Protagonisten zum anderen. Es gibt so einen Perspektivwechsel, den es ja auch bei Alfred Döblin gibt. Also diese beiden Einflüsse auf jeden Fall. Und dann gab es interessanterweise noch einen dritten Einfluss, nämlich Richard Linklaters Slacker. Das ist ein Film, der auch immer von einem Protagonisten zum anderen springt und dann immer wieder neu erzählt. Also das waren die drei großen Einflüsse. So all three of those things played into my basic approach to the story. Genau, wie Sie gerade sagen, von einer Figur zum anderen springen, so springen Sie von einem Milieu auch zum anderen. Man ist in Ihrem Buch bei Arbeitern, man ist bei Künstlern, bei Adligen, bei Kommunisten, bei Faschisten, man ist in Kabarets, Nachtclubs, Zeitungsredaktionen, Parteizentralen, ganz viele Orte, ganz viele Menschen. Im Mittelpunkt stehen zwei Figuren, das ist einmal eine Kunststudentin und ein Journalist. Die beiden haben auch mal eine Liebesgeschichte für eine Zeit miteinander. Warum haben Sie die beiden ins Zentrum der Geschichte gestellt? At the very beginning I knew I wanted to create a Zu Beginn schrieb er mir vor, eben ein so weit gefächertes Porträt wie möglich von Berlin zu zeigen und eben ein sehr großes Spektrum auch darzustellen. Aber mir war natürlich klar, dass ich mich auch auf etwas konzentrieren muss. Und dann haben sich diese beiden Figuren gewisserweise herausgeschält aus der Recherche. Und da war der Journalist, der mit Worten arbeitet. Da war die junge Kunststudentin, die eben mit Bildern arbeitet. Das war natürlich ideal, weil der Comic genau das tut, mit Worten und Bildern zu arbeiten. Ich wollte also auch ein bisschen was über mein eigenes Medium herausfinden als junger Comiczeichner und habe das so ein bisschen symbolhaft auch wie eine Metapher gesehen, eben Wort und Bild vereint und hoffte eben etwas herauszufinden. Aber ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass das ein bisschen theoretisch war, dieser Anspruch. Und irgendwann sind sie dann auch zu echten Charakteren, zu echten Hauptfiguren geworden, die eben sehr viel erzählen und die mir geholfen haben, eben die Stadt zu erkunden. Und sie sind so etwas wie der Leitfaden, der sich durch diesen Comic zieht. Main thread through the whole story. Sie hatten schon 4 Jahre an diesem Projekt gearbeitet. Als Sie dann zum ersten Mal in Ihrem Leben tatsächlich nach Berlin gekommen sind und die Stadt mit eigenen Augen gesehen haben, wie war das dann, selbst an diesen Ort zu kommen, mit dem Sie schon so viel Zeit verbracht haben bei all diesen Recherchen? Also es war völlig beängstigend. Ich konnte mir als junger Mann einfach nicht leisten zu reisen. Und als mich dann mein deutscher Verleger das erste Mal eingeflogen hatte und ich an diesen echten Ort kam, hatte ich so eine Angst, dass ich nutzlos ein paar Jahre verbracht hatte und wie ein Hochstapler bin und dass ich das Projekt gleich wieder aufgeben müsste, weil es einfach nicht dem entspricht, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich kannte Berlin ja nur von Schwarz-Weiß-Fotos. Aber sehr schnell beim Herumlaufen in Berlin habe ich eben gemerkt, dass dieses echte Berlin eben sehr viel reicher, sehr viel komplexer ist und es schafft eine gewisse Distanz, die Realität Berlins schafft eine Distanz zu meinem eigenen imaginierten, fiktionalen Berlin, was ich letztendlich aber befreiend fand, weil ich wollte immer noch authentisch sein, konnte aber auch wieder zu meinem fiktionalen Berlin stehen. Ihr Buch wirkt auch so authentisch, weil Sie sich mit einer ungeheuren Genauigkeit vertieft haben in das Gesicht der Stadt in den 20er, 30er Jahren. Also was steht auf Litfaßsäulen, was steht auf Reklametafeln an Läden, was haben die Leute an, was für Uniformen, wie sehen die Autos aus und so weiter. Ich habe mich gefragt, ob Sie das nicht auch manchmal satt hatten, sich um all diese Kleinigkeiten zu kümmern, diese ungeheure Arbeit auf sich zu nehmen. It's funny. I'm not eager to go back at this moment, but while I was doing it, I was. Also damals hat es mich wirklich fasziniert. Ich möchte nicht wieder unbedingt dahin zurück und es nochmal machen, aber es war wirklich faszinierend damals, weil das sage ich auch immer meinen Studenten, dass wenn sie etwas zeichnen, dass sie damit sehr viel erfassen können. Wenn sie einen Menschen zeichnen, können sie seine Bewegung beispielsweise einfangen. Wenn man einen Ort zeichnet, dann merkt man, wie der aufgebaut ist, was der für eine Struktur hat. Also mit Skizzen und Zeichnen kann man schon sehr, sehr viel herausfinden. Und das habe ich dann eben auch versucht zu machen, weil es gibt eben so viele Details, die eben nur typisch für diese Zeit waren. Kragen beispielsweise sahen in den 70er Jahren anders aus als im Jahr 1929. Da gab es einfach eine andere Mode. Und mein Ziel war ja immer, einzutauchen in dieses Leben. Und das war eben nur so möglich und nur so vorstellbar. Und von daher war es einfach eine unwahrscheinlich faszinierende Zeit, mich mit all diesen kleinen Details auseinanderzusetzen. Focusing on the details was kind of a way to activate the time machine, I guess. Sie erzählen, wie gesagt, von den Jahren 1928 bis 1933, also die 5 letzten Jahre der Weimarer Republik, den Zusammenbruch auch dieser Republik. Und wenn wir das heute lesen, wissen wir natürlich, wie das ausging auf der politischen Ebene. Aber die Figuren, von denen Sie erzählen, die wissen das natürlich noch nicht in den Jahren 28, 29 und so weiter. Wie haben Sie versucht, diesen Widerspruch zu lösen in Ihrer Erzählung? Yeah, I think because the part of the one, you know, there's the initial impulse was random. Once I got into the also mein Impuls war ja, mir das Leben, den Alltag einer Stadt vorzustellen, wie die Menschen auf der Straße reagiert haben, wenn große Ereignisse um sie herum geschehen sind, wie man als Individuum damit klarkommt, wenn dann plötzlich größere Kräfte wirken. Und ich habe ganz bewusst dann meine Recherchen auch nicht über das Jahr 1933 hinaus getrieben. Das hatte ich mir so auferlegt sozusagen. Und natürlich gibt es sowas wie Vorboten. Das äußert sich in Albträumen beispielsweise. Natürlich gibt es sowas wie eine generelle Stimmung. Aber da habe ich mich eher persönlich leiten lassen von der Stimmung, die ich in den 80er Jahren in Amerika erlebt habe, als man sich noch wirklich tief im Kalten Krieg befand und es permanent diese Angst vor einem Atomkrieg gab. Dieses Gefühl ist also auch mit in den Comic eingeflossen. Aber ich habe immer irgendwie versucht, die Menschen in dem Moment, in dem sie gelebt haben, zu verstehen. Approach I use was to just really try to inhabit the characters in that moment. Und wenn man Ihre Serie jetzt heute liest, also in diesen Jahren, in denen wir gerade stecken, in einer Zeit, in der antiliberale, rechtspopulistische Politiker in vielen Ländern eine Rolle spielen oder sogar regieren, ich muss sagen, dann kommt einem Ihre Erzählung eigentlich sehr gegenwärtig vor. Zum Beispiel, wenn Sie von Demokratiemüdigkeit vieler Bürger erzählen. Wie geht Ihnen das denn selbst in Ihren Augen? Erzählt dieses Berlin auch von unserer Gegenwart? People sometimes talk about it as like the question is sometimes posed, what parallels do you see between the Weimar period and today? Man stellt sich natürlich immer die Fragen, welche Parallelen gibt es zur heutigen Zeit? Und wenn man dann Weimar mit dem heutigen Europa vergleicht, natürlich gibt es Parallelen, aber wir müssen gar nicht auf Europa schauen. Wenn wir auf mein Land, auf die USA schauen, da gibt es ja auch Parallelen. Und es scheint schon so zu sein, dass da eine gewisse Kraft immer wieder neu hervorkommt, immer wieder neu aufkreuzt, die dann all das Progressive bekämpft, was jahrzehntelang dominiert hat. Und das waren natürlich Fragen, die ich mir vor 26 Jahren so noch nicht gestellt habe. Ich wusste nicht, dass das plötzlich vielleicht wieder so relevant wird. Aber es gab eben immer ähnliche Probleme. Und ich würde sagen, es ist in gewisser Weise die gleiche Geschichte, aber natürlich haben sich gewisse Spezifika verändert. Und es besteht aber immer die Möglichkeit, dass die Geschichte auch anders ausgeht. Die Berlin-Serie von Jason Lutz, die drei Bände, gibt es jetzt in einem großformatigen Band, dazu ein Anhang mit Skizzen, Begleittexten, Einblicken in die Arbeit von Jason Lutz. All das unter dem Titel Berlin, erschienen im Carlsen Verlag mit 608 Seiten für 46 Euro. Jason Lutz wird sein Buch in Deutschland weiter vorstellen in den nächsten Tagen. Heute in Frankfurt am Main, dann in Stuttgart, Köln und Gießen. Thank you very much for joining us. Oh, thank you so much for having me. Und vielen Dank an Jörg Taschmann, der für uns das Gespräch übersetzt hat.